Ein deutsches Märchen. Der magische Schwan. Es war einmal in einer kleinen Stadt weit weg eine Familie mit drei Brüdern. Ihre Namen waren Jack, Leo und Peter. Der älteste Jack war ein Bäcker. Er konnte im ganzen Land das am besten schmeckende Brot und die besten Kuchen backen und die Leute aus aller Welt kamen, um es zu kaufen. Leo war der zweite Bruder und er war Lehrer. Er war sehr klug und die Kinder, die er unterrichtete, liebten ihn sehr. Peter war der Jüngste. Er hatte leider keine Talente, die ihn auszeichneten. Er war ein freundlicher und netter junger Mann, aber er war oft sehr traurig, wenn er die Arbeit seiner Brüder sah. Seine Brüder waren sehr gemein zu ihm. Sie verspotteten ihn immer gnadenlos, da sie dachten, sie seien wichtiger als er. Sie waren nie auch nur einmal nett zu ihm. Was ist das? Es ist eine Suppe, Bruder. Ich habe sie genauso gemacht, wie es dir gefällt. Suppe? Diese wässrige Flüssigkeit nennst du Suppe? Ich kann das wirklich nicht leiden. Mein gutes Brot wurde mit diesem salzigen Zwiebelgetränk verschwendet. Tu es weg! Im Ernst! Jack ist der beste Bäcker hier im Ort. Ich bin ein großartiger Lehrer, wie du weißt. Sag, was genau kannst du machen? Ich kann gut. Du kannst nicht mal eine Suppe kochen. Bist du wirklich unser Bruder? Ich gehe jetzt, Peter. Du räumst dieses Chaos auf. Was? Warte. Was ist mit der... Oh, du kannst den ganzen Topf alleine aufessen. Mein dummer, nutzloser Bruder. Der arme Peter war sehr verletzt, aber er sagte nichts. Am nächsten Tag ging Peter in den Wald und saß dort ruhig. Er dachte an das Leben, das er führte und wie unhöflich seine Brüder waren. Was soll ich tun? Meine beiden Brüder sind wirklich gut in dem, was sie tun. Bin ich wirklich zu nichts nütze? Worüber murrst du denn, du dummer junger Mann? Oh! Der alte Mann kam zu Peter und stöhnte, als er sich langsam neben ihn setzte. Worüber musst du denn so in deinen jungen Jahren? Es ist nichts Wichtiges. Ich habe nur laut gedacht. Nun, wenn es nicht wichtig war, dann hör dir viele Dinge an, über die ich meckern kann. Oh, das wäre... Wie der Bäcker Jack. Was für ein schrecklicher Bäcker. Sein Brot ist so hart und riecht, als ob ich meine eigenen Füße rieche. Das kann nicht sein Brot sein. Ich habe das Brot geschmeckt, das er macht. Und es ist fast so lecker wie ein süßer Kuchen. Was? Nun, dann hör dir dies an. Es gibt einen Lehrer, mit dem ich gestern sprach. Ich dachte, er wäre intelligent, aber er ist extrem langweilig. Schade für die Kinder, die er unterrichtet. Wie war sein Name? Leo. Leo? Ich habe gehört, er sei der beste Lehrer hier. Seine Schüler lieben ihn sehr. Ich vermute mal, dass sie sich da sehr irren. Wie lustig. Deine Brüder behandeln dich so schlecht, und doch wirst du nichts Schlechtes über sie sagen. Nun, sie sind meine... Warte, woher weißt du, dass sie meine Brüder sind? In diesem Moment verwandelte sich der alte murrende Mann in eine schöne Fee mit einer kristallklaren Stimme. Oh, wer bist du? Ich bin die Fee des guten Herzens. Mehrmals konnte ich feststellen, wie freundlich du sogar zu denen bist, die dich verspotten. Oh, also wusstest du es die ganze Zeit? Nun ja, stimmt. Peter, lass mich dir helfen. Die Welt ist riesig und wenn du hier nicht glücklich bist, warum gehst du nicht los und findest etwas für dich selbst? Aber wohin sollte ich gehen und was würde ich tun? Hör zu, wenn du deine Reise beginnst, wirst du einen Mann treffen, der unter einem Baum festschläft. Er hat einen sehr schönen weißen Schwan bei sich, den du befreien musst und mitnehmen musst. Ein toller Begleiter für eine Reise? Nicht nur toll, sondern auch magisch. Wenn euch jemand sieht, wird er die weichen Federn berühren wollen. Wenn sie es tun, rufst du, halte sie, kleiner Schwan, und sie werden alle daran festkleben. Wenn viele Menschen festkleben, so gehst du mit denen allen zum Palast. Und dort wirst du deinem Schicksal begegnen. Warum bittest du mich, so etwas Seltsames zu tun? Du wirst es wissen, wenn die Zeit kommt. Denke daran, zu tun, was ich dir gesagt habe. Oh, und später sag dem Schwan, lass sie gehen, schöner Schwan, und jeder wird frei sein. Nun, auf Wiedersehen, süßer Peter. Die Fee schwang ihren Zauberstab und löste sich in Luft auf. Es war nun spät und Peter eilte nach Hause, um für seine Brüder zu kochen, bevor sie zurückkehrten. Am nächsten Morgen verließ Peter das Haus und achtete darauf, seine Brüder nicht zu wecken. Er lief eine ganze Weile, bis die Sonne aufging. Genau wie die Fee gesagt hatte, stieß er auf einen riesigen Mann, der fest unter einem Baum schlief. Und daneben war der schönste Schwan, den Peter je gesehen hatte. Ha! Er schläft so fest. Den Schwan zu nehmen, wird einfach sein. Und so löste er das Seil, nahm schnell den Schwan und verschwand leise. Bald erreichte er ein Königreich. Dort trug er seinen Schwan durch die Straßen und sah sich all die wunderbaren Dinge um ihn herum an. Als er so ging, sah er einen Mann, der auf den Schwan starrte. Junge, dieser Schwan ist einfach umwerfend. Darf ich ihn streicheln? Oh, natürlich darfst du das. Los, mach schon! Begeistert berührte der Mann den Schwan und streichelte ihn. Ein Moment, kleiner Schwan! Und fast sofort blieb der Mann am Schwan hängen. Er konnte seine Hand nicht wegziehen, egal wie sehr er es versuchte. Oh, ich hänge an diesem Schwan fest. Warum kann ich meine Hand nicht bewegen? Ist das Zauberei? Ah, hilf mir! Peter lächelte den Mann nur an und begann zu laufen. Der Mann rief immer wieder den gaffenden Leuten zu. Hilfe! Aus ihnen trat eine Schornsteinfegerin heraus. Sie sah, wie der Mann am Schwan klebte und wollte helfen. Hilfe! Jemand muss mich befreien! Hier, halt dich an mir fest, ich ziehe dich raus. Und als Peter das sah, rief er: Ein Moment, kleiner Schwan! Und jetzt klebte die arme Schornsteinfegerin am wütenden Mann fest. Was ist das? Lass mich los! Lass mich sofort los! Autsch! Hör auf, mich mit diesem dreckigen Besen zu schlagen! Gemeinsam gingen sie so die Straßen entlang. Die Leute sahen sie und begannen auf der Stelle zu lachen. Unterwegs trafen sie einen Clown auf einem Einrad. Ho, ho, ho, ho! Ich habe kleine Babyelefanten gesehen, die sich an den Schwänzen ihrer Mütter festgehalten haben. Warum imitierst du die? Hör auf zu lachen und befreie uns. Doch als er seine Hand ausstreckte, rief Peter wieder. Ein Moment, kleiner Schwan! Oh, au, wow! Lass mich gehen oder ich falle runter! Ich halte dich nicht fest. Lügnerin, du hast mich reingelegt. Lass mich sofort los. Nein. Oh. Die Leute lachten, als sie sahen, wie die Reihe am Ende des Schwans hing. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Palast. Ich habe den Palast fast erreicht, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. In diesem Moment kam eine wunderschöne goldene Kutsche angefahren. Darin saß die geliebte Prinzessin des Königreichs Lia. Sie war eine sehr schöne junge Dame, hatte aber seit dem Tod ihrer Mutter aufgehört zu lachen. Aber als sie die Reihe von Menschen erblickte, die auf so lustige Weise bis zum Ende des kleinen gefiederten Schwanzes eines Schwans zusammenhingen, lachte sie laut aus. Du meine Güte, das ist ja das Seltsamste, was ich sehe. Der König hörte von der Nachricht, dass seine Tochter wieder lachte und schickte nach denen, die sie zum Lachen gebracht hatten. Als sie eintraten und er es auch sah, brüllte der König vor Lachen. Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Peter amüsierte sich sehr über all das. Er blickte zurück auf die wütenden und verwirrten Menschen, die sich in dieses Durcheinander gebracht hatten, und es tat ihm leid. Ich schätze, ich sollte sie jetzt freilassen. Lass sie gehen, schöner Schwan. Und auf einmal war die ganze Menschenreihe wieder frei. Sie waren zwar erleichtert, aber doch so überwältigt vom Schrecken, dass sie aus dem Palast rannten und um ihr Leben spielen. So, du bist also der Mann, der meine Tochter zum Lachen brachte. Ich bin so froh, ihre schöne und glückliche Stimme wiederzuhören, nach so vielen Jahren. Ich kann dir nicht genug danken. Es ist mir ein Vergnügen, großer König. Oh je, was für ein schöner Schwan. Es sieht aus, als wäre er aus Schnee gemacht worden. Darf ich ihn berühren? Natürlich darfst du das. Und als sie ihn streichelte, erkannte sie plötzlich, wie gut aussehend Peter war. Junger Mann, gibt es etwas, das du als Belohnung für das Lachen meiner Tochter willst? Nun, Eure Hoheit, ich würde nichts lieber wollen, als eure schöne Tochter zu heiraten. Ihre Stimme, wenn sie lacht, klingt wie Glocken, die läuten. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, Vater, ich würde ihn auch heiraten wollen, denn er ist der einzige Mann, der mich je zum Lachen gebracht hat. So wurde am nächsten Tag Prinzessin Lia und Peter in einer schönen und großen Zeremonie verheiratet. Lia, du bist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Und dein Lächeln erhält meine ganze Welt. Ich verspreche, dich immer zum Grinsen und Lachen zu bringen. Oh, ich liebe dich, Peter. Und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und Peter erkannte, dass er kein wichtiger Mensch sein musste, um etwas Großes zu tun. Er erkannte, dass er selbst zu sein nicht nur glücklich machte, sondern auch ihn und die Menschen um ihn herum zufrieden machte.